Zu diesem Thema sieht mein Verfassungsentwurf unter dem Stichwort »Die Regierung unter dem Recht« folgende Artikel vor. Artikel 99. Amtsträger sind Treuhänder des Eigentums der Bürger, welches dem Staat in Form von indirekten Steuern für seine Aufgaben zur Verfügung gestellt wird. Sie sind als Angestellte des Souveräns und Sachwalter seiner Interessen treuepflichtig. Die Verschwendung oder Veruntreuung von Steuergeld ist rechtlich der Verschwendung oder Veruntreuung durch Manager in Unternehmen der freien Wirtschaft gleichzustellen. Artikel 99a. Alle Ausgaben der öffentlichen Hand, die nicht Personalkosten sind, müssen im Wege der öffentlichen und transparenten Ausschreibung für jedermann zugänglich sein. Davon sind auch Rüstungsprojekte nicht ausgenommen. Jedoch kann die Bundesregierung mit Zustimmung des Parlaments im Einzelfall entscheiden, im Interesse der äußeren Sicherheit einem inländischen Unternehmen auch dann den Vorzug zu geben, wenn sein Angebot im freien Wettbewerb nicht zum Zuge käme. Meinungsvielfalt in Presse und Medien. Keine freie Gesellschaft kann funktionieren, wenn ihre Bürger nicht wahrheitsgemäß und mit vielfältigen, unterschiedlichen Meinungsperspektiven informiert werden. Dass das in unserer Gesellschaft durch das Kartell von linken Staatsmedien und linken Mainstream-Medien nicht mehr der Fall ist, habe ich eingangs bereits im Detail dargelegt. Mittlerweile ist es allerdings nicht mehr nur so, dass der Bürger völlig einseitig informiert, geframed und manipuliert wird. Die Medienmaschine des Staates ist wieder dazu übergegangen, wie 1933 bis 1945 und wie in der untergegangenen DDR, missliebige Oppositionelle als Dissidenten zu behandeln, mit Rufmord zu überziehen und zu verleumden. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wovon ich rede. Wie bereits Thomas Jefferson wusste, nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von alleine aufrecht. Dieses Medienkartell muss nachhaltig zerschlagen und durch Vielfalt ersetzt werden. Um das zu erreichen, brauchen wir eine Zerschlagung des linken Medienmonopols, einen Rückzug des Staates aus den Medien und ein Ende der Subventionierung von regierungskonformen Jubelmedien der linken Presse. Dazu meine Vorschläge unter dem Stichwort Meinungsvielfalt in Presse und Medien. Artikel 100. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ersatzlos abgeschafft. Artikel 101. Es ist dem Staat in allen seinen Untergliederungen verboten, Medien- und Presseorgane zu besitzen, zu unterhalten, zu subventionieren oder zu steuern. Artikel 101 dieser Verfassung ist unabänderlich. Artikel 102. Die Monopol- und Kartellkontrolle stellt sicher, dass sich die Bürger aus vielfältigen Quellen informieren können. Sie kann zur Erreichung dieses Ziels Geldstrafen verhängen oder Medienunternehmen zwangsweise aufteilen. Sie hat in keinem Fall das Mittel der Verstaatlichung zur Verfügung. Das Nähere regelt ein Gesetz. Kontinuität und Wandelbarkeit der Verfassung. Keine Verfassung ist für die Ewigkeit. Das ist eine Binsenweisheit. Jedoch muss eine Verfassung, die die Substanz der Freiheit schützen will, gegenüber dem immer bestehenden Druck der Sozialisten und ihrer korrupten Fußtruppen ein hohes Maß an Resilienz und Widerstandskraft aufweisen. Sie muss zwar in der Lage sein, auf sich verändernde Herausforderungen der Zukunft im Sinne einer freiheitlichen Ordnung zu reagieren, darf jedoch zu keinem Zeitpunkt der Versuchung erliegen, die Substanz der Freiheit zur Disposition zu stellen.